Damals garantierten die sozialen Beziehungen unsere Sicherheit. Heute hängt diese vom materiellen Wohlstand ab. Und hier liegt das Problem. Unser Sicherheitssensorium checkt nur unsere sozialen Netze, nicht unser Bankkonto. Da Eigentum evolutionsgeschichtlich eine sehr junge Erfindung ist, von Renten, Kranken und anderen Versicherungen ganz zu schweigen, spendet es schlicht kein Gefühl der Geborgenheit. Der Volksmund wusste es schon immer: Geld macht nicht glücklich. Die Folge? Ein sich selbst verstärkender, immer mehr Fahrt aufnehmender Teufelskreislauf. Weil materieller Wohlstand kein wirkliches Gefühl der Sicherheit spendet, wird noch mehr Wohlstand angestrebt. Wir verfügen in materiellen Dingen über kein Sensorium, das uns signalisiert, es reicht. Da die daraus resultierende Konkurrenz stabile soziale Beziehungen zusätzlich erschwert, wächst das Unsicherheitsgefühl weiter, was wiederum zu mehr Anhäufen von Materiellem führt. In einem typischen Fall von Kulturblindheit haben uns Ideologien das lange als Normalität, als den Grundzustand des Menschen verkauft. Sie erklären uns zu Vertretern des Homo economicus, die nur auf ihren Vorteil, also auf Wohlstandsoptimierung erpicht seien und einen Kult ums ewige Wachstum betreiben. Die Anthropologie hat längst gezeigt, wie falsch das ist. Wir haben es mit jenem Motor zu tun, der die Wohlstandsspirale des immer mehr antreibt. Sie verschlingt die Ressourcen der Welt, reduziert die Lebenschancen eines Großteiles der Menschheit, degradiert die anderen Lebewesen des Planeten zu ausbeutbarem Material oder rottet sie gleich ganz aus. Wir alle kennen die Berichte, wie sich der Reichtum der Welt immer stärker in der Hand weniger Superreicher konzentriert. Bedenkt man, dass der Homo sapiens eigentlich eine zutiefst egalitäre Primatenart ist, wird deutlich, auf was für einen Irrweg die Menschheit geraten ist.